das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wie immer, freitags eine freie und offene Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Bettina und Bettina ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich fühle mich also zurzeit nicht so besonders gut. Mein Partner, wenn ich das mal so sagen darf, hat mich verlassen vor 4 Wochen. Mhm. Das heißt, morgens aufgestanden, wie immer, nichts Ungewöhnliches, Kaffee getrunken, Küsschen gegeben, ich liebe dich, tschüss, und nicht mehr wiedergekommen. Ach, wie? Ja. Einfach nicht wiedergekommen? Nein, nicht wiedergekommen. Wo ist er geblieben? Er ist zu seiner Frau zurückgegangen. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Also gelebt haben wir 3 Jahre zusammen. Zusammen sind wir aber 13 Jahre. Das heißt, ich 13 war Jahre. Und ja. Er ist zu seiner Frau zurückgegangen, mit der er vorher verheiratet war. Immer noch verheiratet. Immer noch verheiratet. Aber das liegt ja dann irre lange zurück, deren Kontakt. 3 Jahre, also Kontakt haben die während der Zeit gehabt durch die Firma. Okay. Und angeblich aus finanziellen Gründen. Das war aber in den 10 Jahren, wo ich also darum gekämpft habe, dass ich mit ihm zusammenkommen kann oder überhaupt, dass er sich also entscheidet, ganz einfach. Ja, 10 Jahre lang ein Thema gewesen. Das geht jetzt nicht, ich muss schauen und ich bin dabei. Und ja, und irgendwann, ich hatte ihn zwar in den 10 Jahren schon sehr oft vor eine Tatsachen gestellt. Also du warst in diesen 10 Jahren das 5. Rad am Wagen? Ja, wenn nicht sogar das 10. Ah ja, also du warst die Geliebte und er war weiter mit seiner Frau. Ja. Letztendlich zusammen. Genau, und jetzt ist er... Aber dann hat er sich dann vor 3 Jahren für dich entschieden. Vor 3 Jahren hat er sich mehr oder weniger, sage ich mal, einfach heute für mich entschieden. Das heißt, er ist zwar zu mir gezogen, wir haben gemeinsam ein Haus angemietet, ja. Aber hat sich nie also bei mir angemeldet. Er ist zwar mit Hose und Hemd gekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Und er hat weiter in der Firma mit seiner ehemaligen Frau gearbeitet. Richtig, seine Frau hat noch eine Zeit lang die Buchhaltung gemacht. Haben die gemeinsam die Firma gehört, denn die Firma? Richtig, also die Firma gehört mehr ihm. Ja. Aber sie hatte die Buchhaltung gemacht und ist hinterher ausgeschieden, weil sie also Alkoholikerin ist. Und Und dann, wie gesagt, ist es, also ich habe nie daran gedacht, dass er also zurückgeht. Ich hatte aber auch nie verlangt, dass er sich scheiden lässt. Also wie war denn, weißt du das, wie war denn der Kontakt zwischen den beiden in den letzten Jahren? Also nach seiner Aussage her war es immer sehr schlimm. Sie muss immer betrunken gewesen sein, sie muss ihn also ständig beschimpft haben. Aber offensichtlich hat er gelogen. Offensichtlich hat er gelogen. Ne, sonst ging er nicht zurück zur Frau. Er hat sich verabschiedet von dir, Küsschen hier, Küsschen da. Mhm. Wann hast du das erfahren, dass er bei der Frau ist? Ich habe also die ganze Nacht gewartet, habe mir große Sorgen gemacht, weil er also vorher schon immer von finanziellen Problemen geredet hatte. Und morgens um 7 bin ich dann hingegangen und habe meine Tochter gebeten, seine Tochter anzurufen, weil ich also die Telefonnummer davon hatte. Und einfach mal nachzufragen, ob er vielleicht da ist, weil ich war niemals auf die Idee gekommen, dass er zurückgegangen sein könnte. Und die Tochter war also sehr, sehr selber perplex und sagte, ich kann zwar zu Hause mal anrufen, aber ich weiß es nicht. Ja. Hat das dann getan, hat dann meine Tochter zurückgerufen und hat dann gesagt, ja, mein Vater ist zu Hause, aber ich kann dir jetzt wirklich nichts dazu sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Weil seine Tochter war das erste Mal in den ganzen Jahren, das war so irgendwann im Oktober, stand sie hier vor der Tür, um sich einfach zu schauen, wo er wohnt, mit wem er lebt. Und hatte dann von ihm verlangt, dass er also die Mutter aufklärt, jetzt ein für alle Male. Wie? Die wusste bis dahin immer noch nicht? Angeblich immer noch nicht, dass er mit einer Frau zusammenlebt. Ja, und eigentlich, dass er mit dieser Frau schon 13 Jahre zusammen ist eigentlich. Dann ist es aber auch eine feige Socke, wie es im Buche steht. Ich denke das auch. Ich weiß nur nicht, wie ich damit umgehen soll. Sag mal, das Ganze war vor 4 Wochen, sagst du. Hat er sich seitdem nochmal gemeldet bei dir? Ja, das tut er. Und wie denn? Anfang telefonisch? Oder? Ja, telefonisch habe ich ihn ein einziges Mal gesehen in den 4 Wochen, in einem Café getroffen, weil ich wollte von ihm einfach... Und, wie erklärt er sich? Er sagt nur, es sind finanzielle Gründe und er könnte mir dazu nichts sagen. Und ich sage, das war, also 10 Jahre lang war es das gleiche Thema. Weißt du, Bettina, ich finde es schon eine Frechheit, wenn ihr beiden so lange zusammen seid und er sagt, das sind finanzielle Gründe, ich kann dir dazu nichts sagen. Ich finde, dann muss eine so große Vertrauensbasis da sein, dass man das auch erklären kann. Also die Gründe, finde ich, könnte er dir durchaus erklären, welche Art von finanziellen Gründen das ist. Ja, angeblich steht alles in Pfändung und er geht in Insolvenz und all den ganzen Kram und er hat 40 Jahre gearbeitet dafür und er braucht dringend ihre Unterschriften und sie wird ihm die nicht geben. Also er stellt es so dar, er will nicht zu der Frau zurück, weil er die Frau liebt, sondern aus finanziellen, beruflichen Gründen und nach wie vor ist er an dir interessiert. Ja, richtig, ja. So also sagt er es jedenfalls. Das alte Spielchen, was jetzt 10 Jahre gemacht hat. So habe ich das Gefühl und da habe ich sehr große Angst vor. Mhm. Ich hatte also vor 4 Jahren 2 starke Vorderwandinfarkte und mich macht das also wirklich total fertig. Verstehe ich. Ich war also hin und her, ich bin also zu meinem Arzt gegangen, ich habe es zu meinem Arzt erzählt, der hat gesagt, okay, ich gebe dir jetzt erstmal ein paar Tabletten, damit du nachts vielleicht mal ein bisschen zur Ruhe kommst. Mhm. Ist keine Dauerlösung? Keine Dauerlösung, nein. Bin also wirklich, ich weiß überhaupt nicht, ja, was ich denken soll, was ich machen soll, ich sitze natürlich jetzt auch in diesem Haus, was ich also selber von meiner Rente gar nicht bezahlen kann. Das heißt, wieder umziehen. Ach so, das heißt, damit lässt er dich jetzt auch sitzen? Damit sitze ich auch, ganz genau. Ja, und er sagt dazu nichts? Er sagt nichts. Er sagt nichts. Er sagt, nein, wieso, ich habe dich ja nicht im Stich gelassen. Ich sag, wie nennst du das? Ich sag, du gehst morgens aus dem Haus und kommst einfach nicht mehr wieder. Ja, das sowieso. Aber auch jetzt die finanzielle Geschichte mit dem Haus. Hat er sich dazu noch nicht geäußert? Nein. Das ist ihm egal, das ist jetzt dein Problem. Das hat er sich gar nicht zu geäußert, nur... Wer hat denn den Mietvertrag unterschrieben? Beide. Das haben wir beide gemacht. Hm. Und ich weiß einfach nicht mehr, wie ich jetzt gehen soll. Ob ich links gehe oder ob ich rechts gehe. Hm. Ich stehe auf einmal als wenn alles stillsteht. Und ich weiß gar nicht, wie ich wo anfangen soll. Bettina, was du mir jetzt gerade von dem erzählt hast, klingt für mich alles negativ. Hm. Ich glaube, dass du... viele, viele, viele, viele Jahre und viel zu viele Jahre dich an der Nase hast herumführen lassen von dem Typ. Mhm. Und hast es dir immer wieder schön gebogen und schön geredet. Mhm. Und jetzt kriegst du die Rechnung. Mhm. So wie du es mir jetzt geschildert hast, glaube ich, ist das Beste für dich, von diesem Mann komplett Abstand zu nehmen, das Haus zu verlassen. Sofern ich weiß, das ist alles leicht gesagt als getan. Ja, ich weiß, ich bin ja... Aber ich habe so ein bisschen Sorge, wenn du 13 Jahre in so einer merkwürdigen Beziehung bist, sage ich mal, ob du es so schnell schaffst, jetzt auch die Reißleine zu ziehen. Aber vielleicht war das jetzt gerade genau der Tick zu viel, wie er sich jetzt verhalten hat. Ja, das ist, ich denke das selber auch und sage, das muss gut gewesen sein. Mhm. Aber sowas macht man nicht. Nee, weißt du, da interessieren mich überhaupt keine finanziellen Probleme. So geht man einfach nicht mit einem Menschen um, den man offensichtlich liebt. Oder? Das habe ich auch gesagt. Ja. Und er lässt sich komplett sitzen, du musst hinterher telefonieren. Das ist total. Also ich telefoniere hinterher, ich schicke SMS, er möchte sich bitte einfach mal melden, dass man sich einfach mal unterhalten kann. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu reden. Auf eine vernünftige Ebene, Basis, wie auch immer, warum, wieso, wie man irgendwas, wenn überhaupt, abwickeln kann oder sonst dergleichen. Hm. Es kommt kaum was. Also wenn dann ein Telefonat 3,5 Minuten, ich habe hier gerade einen Kunden stehen, ich muss jetzt mal eben, ruf dann später zurück, dann kommt natürlich kein Anruf. Und da war also drauf und dran, da mein Arzt schon eben halt auch zu fragen, ob er mir da mal so einen Psychologen irgendwie vielleicht empfehlen kann, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Für mich war es also wirklich, oder vom Gefühl her einfach... Bettina, ich will dir was sagen. Wir können dir natürlich ist auch noch gerne behilflich sein in Sachen Psychologen. Aber kein Psychologe kann irgendetwas tun, wenn die betroffene Person nicht selbst will und eine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Die musst du für dich erstmal treffen. Dann kann dir natürlich jemand, ein Fachmann helfen, so in diese Bahn zu kommen. Mhm. Aber das musst du für dich innerlich erstmal entscheiden. Mhm. Und ich sage dir, entscheide das. Entscheide es. Ich glaube, dass du schon in diesen Jahren davor, bevor ihr endgültig zusammengekommen seid, so viele Demütigungen hast hinnehmen müssen und so viele Verletzungen. Ja. Und jetzt ist das, jetzt ist wirklich die Kanne voll. Jetzt ist Schluss. Ja, das denke ich mir. Denke ich mir eigentlich auch. Also. Und wenn du schon mal erkrankt warst, tust dir nicht an. Du schadest nur, letztendlich schadest du nur dir, wenn du jetzt weiter daran klammerst. Du hast viel zu viel geklammert an dem Typ. Ja, das stimmt. So, jetzt. Das ist wahr. Bitte ich dich gleich aufzulegen und dann wird Magdalena dich anrufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Die kann dir mal so ein paar Tipps geben, was du in der Richtung psychologisch dir an Hilfe holen kannst. Ja. Und dann mit geballter Kraft weg von dem Typ. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Sehr gerne, Bettina. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Oder ihr meldet ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Herbert. Und der Herbert ist 61. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Herbert. Guten Morgen. Um was geht's? Domian, es geht um ein Thema, was viele Menschen betrifft, aber bei mir ein ganz besonderes Schicksal hat, und zwar Arthrose. Ja. Und zwar ist es bei mir so, dass ich bin 61. Mhm. Und bin also in den Zeit einen, ja, man sagt seit Januar jetzt 2009 Pflegefall durch diese Krankheit. Mhm. Mit 61 Jahren, nachdem ich 40 Jahre eigentlich frisch und fromm durch Frankfurt gelaufen bin. Ja. Und 30 Jahre Discjockey war, über 20 Jahre bei einer großen deutschen Bank gearbeitet habe. Ja. Und nie Probleme hatte, ist diese Krankheit jetzt so schlimm geworden, dass ich an allen Körperteilen, wo man Knochen hat, also am ganzen Skelett, Arthrose habe. Also überall da, wo Gelenke sind? Überall. Ich habe in beiden Knien 100%. Hm. Ich habe Hüftgelenk, ich habe BWL, HWL, LBL, also LBS, also BWS. Was heißt alles, das? Was, also, was heißt das? Was heißt das? LBS? Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule. Also überall, wo Knochen sind, ist bei mir alles voll mit Arthrose. Arthrose heißt, wenn man es profan übersetzt, sagst du mal? Dass die Knochen, also die Schmiere zwischen den Knochen. Die ist weg und die Knochen pappen die aufeinander. Die Knochen reiben aufeinander, ja. Und der machen, eine Knochen reibt auf dem, genau. Und macht irre Schmerzen. Aber das sind keine Irrenschmerzen, das sind Wahnsinnsschmerzen. Es ist also so, dass ich überhaupt nicht mehr gehfähig bin. Ja, du sagst, du bist ein Pflegefall geworden. Was heißt das? Liegst du immer im Bett jetzt, oder? Nein, es ist so, dass ich durch meine Ehefrau gepflegt werde. Und ich sitze 15 Stunden auf der Couch und liege 9 Stunden im Bett. Wenn ich kann mich also gerade noch so in der Wohnung hier bewegen. Wir haben eine Wohnung, wo ich gerade noch mal zum Fenster gehen kann und kann vielleicht mal runter auf die Straße gucken. Und ansonsten waschen, in die Badewanne gehen, geht gar nichts mehr. Kannst du alleine zur Toilette? Sehr schwer, sehr schwer. Also auch meist nur mit Hilfe. Weil dieses sich beugen und hinsetzen ist ja auch eine Belastung für den Körper. Ja, für die ja, natürlich, ja. Wenn du sitzt oder wenn du liegst, bist du dann annähernd schmerzfrei? Nein, auch dann nicht mehr. Das wird immer schlimmer. Man merkt, dass das ein schleichender Prozess ist, der sich immer mehr fortsetzt. Dass es jetzt auch inzwischen in der Nacht so ist, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, dass sämtliche Nackenknochen, manchmal an ganz Schulterblätter alles wehtut, oder auch mitten in der Nacht, wenn ich mich drehe, ich kann auch nur noch links und rechts liegen, also seitlich. Ich kann überhaupt nicht mehr auf dem Rücken liegen. Das ist also auch unmöglich geworden. Dann habe ich sofort Schmerzen im ganzen Brustkorb. Weil da auch irgendwas aufeinander drückt wahrscheinlich und die Schmerzen verursacht. Ja, richtig, die Wirbelsäule auch und dann das andere. Und was ganz schwierig bei mir auch ist, das ist die Brustwirbelsäule. Ich hatte also schon mehrmals die Notärzte hier, die also, weil das ist ein Schmerz, wenn du das kannst du so vorstellen, Jürgen, dass ich das so ist, als wenn du einen Herzinfarkt hast. Also wenn du hast im Brustkorb einen Schmerz und das ist wie, als wenn ein Elefant dir auf den Brustkorb tritt. Und du meinst, der Brustkorb ist zu. Und da haben die mich schon mehrmals mit Verdacht auf Herzinfarkt hier mit Notarztwagen und so weiter ins Krankenhaus gebracht. Aber es war immer wieder, ich meine, Gott sei Dank kann man da sagen, es war in Anführungsstrichen nur die Brustwirbelsäule. Mhm. Aber die kann solche furchtbare Schmerzen verursachen. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit einem sehr jungen Mann, der war 24 erst alt und der litt ebenfalls an Arthrose und zwar in den Kniegelenken und erzählte mir das, was die Schmerzen anbelangt, bei ihm bezogen auf die Kniegelenke, genauso wie du es mir jetzt beschreibst. Ja, man kann therapeutisch nichts machen, oder? Nein, man kann, es bleibt nur die Wahl zwischen einer, und das ist bei mir, weil es so vieles ist, ich müsste mir jetzt hintereinander beide Knie operieren lassen mit einem künstlichen Kniegelenk und müsste ein künstliches Hüftgelenk kriegen. Und das aber in allerschnellster Zeit. Hm. Aber ich habe gerade heute wieder in einer Frankfurter Zeitung einen Bericht gelesen von einem Regensburger Professor, der sagt, es wird in Deutschland viel zu viel mit künstlichen Gelenken zu schnell operiert, weil die Sicherheit, und das wurde mir auch gesagt, ist nicht gegeben, dass es danach besser ist. Hm. Es kann sein, dass man mit dem künstlichen Kniegelenk schlechter oder überhaupt nicht mehr laufen kann, als wie es jetzt noch ist. Ja, zumal in deinem Fall dann ja nach wie vor viele andere Bereiche des Körpers auch betroffen werden. Und die man dann nicht operieren kann. Richtig, ja. Sind die Handgelenke auch betroffen? Nee, die Hände, Gott sei Dank nicht. Das ist, also da ist gar nichts. Also in den Händen geht's. Also es ist, ich habe aber dazu, muss ich sagen, noch, was bei mir allein die Operation betreffen würde, ich bin auch herzkrank, ich bin schwer Magen und habe eine Darmerkrankung, also es kommt bei mir alles zusammen. Ich war bis zu meinem 35. Lebensjahr Epileptiker. Ach du je. Also das heißt, so eine Operation wäre auch sehr schwierig für dich, die zu verkraften. Ja, weil durch die ganze Herzgeschichte, ich habe also Herzrhythmusstörungen, schwere, bedingt durch ein Sinusknotensyndrom. Und dann auch noch sehr hohen Bluthochdruck, wo ich ständig, also ich muss nur Medikamente nehmen. Also ich nehme jeden Tag so einen bunten Cocktail an Medikamente. Herbert, wann fing das mit der Arthrose an? In welchem Alter? Das fing eigentlich an, so jetzt, wo ich so Mitte 50 war, so vor 5-6 Jahren, aber erst ganz langsam. Was waren die ersten Anzeichen? Ja, das waren plötzliche Stiche in der Brust mit der Brustwirbelsäule, dass man also gedacht hat, man zuckt zusammen, man kann nicht mehr laufen, man ist irgendwie, und das mit den Knien fing auch eigentlich ganz schleichend an. Mhm. Ich war also dann jahrelang bei meinem Hausarzt und das ist eigentlich ein sehr kompakter Mann, der macht auch Akupunktur. Und es hat lange gedauert, bis man es diagnostiziert hat wahrscheinlich. Nein, der hatte das von Anfang an schon, auch die Orthopäden hatten das schon diagnostiziert. Mhm. Aber das ist so jetzt im Endeffekt wird es so sein, dass ich, man sieht ja, wie das immer das letzte Jahr verlaufen ist, also dass ich jetzt seit Januar, wie gesagt, 2009 Pflegefall bin, Pflegestufe 2 sogar. Das heißt, dir bleiben nur Schmerzbehandlungen übrig. Du kannst nur Schmerztherapie. Und dann, wenn es so weitergeht, habe ich das Gefühl, dass es irgendwann im Rollstuhl endet. Und das ist bei mir halt besonders das Problem und deswegen auch ein Grund, warum ich dich anrufe. Und weil ich war, wie gesagt, also durch meinen Job, ich habe immer mit jungen Leuten zu tun gehabt. Ich war also, wie gesagt, neben der Bank, was ich gemacht habe, also wo ich viele, viele Jahre war, habe ich früher mit 16 Jahren schon angefangen, an Theater zu spielen. Also war Statist am Theater, dann mit 17 Jahren schon als Diskjockey angefangen. Also ein ganz agiler Typ. Ah ja, total. Ja. Also ihr Mitarbeiter, der mich gestern angerufen hat, der mich gestern angerufen hat, der hat auch zu mir gesagt, der Stimme nach, hat gar nicht glauben können, dass ich 61 bin. Nee, können wir 15 Jahre runterrechnen. Und so würde ich eigentlich auch vom Alter her geschätzt. Also umso tragischer. Wenn mich jemand sieht, also das Gott sei Dank, da sehe ich immer noch wesentlich jünger aus. Umso tragischer ist es für dich, jetzt so eingeschränkt zu sein und die Sorge, immer eingeschränkter zu werden. Ja, genau. Das ist vor allem die Sorge, dass keine Besserung überhaupt nicht in Aussicht ist. Also die Aussicht ist eigentlich nur, es kann schlechter werden. Nur, ja. Denn die Knie sind entstellt, also das kann man jetzt nicht beschreiben, wie meine Knie aussehen. Das sind keine Knie mehr, das sind irgendwelche Monster, wie so in einem, das kann man gut machen für einen Horrorfilm, wenn man das in Hollywood machen würde, wenn man jetzt irgendwie so Knie machen will, die da irgendwie horrormäßig aussehen. Die sind also dick geschwollen, das ist hinten, ist der hintere Teil, wo die Kniebeuge ist, also vorne, die Knorpel ist alles verknorpelt und das ist also, die Arthrose muss also ganz schlimm sein. Ich hatte das vor ein paar Tagen den jungen Anrufer auch schon gefragt. Hast du dich mal schlau gemacht, ob es irgendwelche alternativmedizinischen Möglichkeiten gibt, Ansätze gibt, da vielleicht doch etwas zu unternehmen? Nee, es gibt leider nur diese reine Schmerztherapie, also wo man nur für Schmerzen halt behandelt wird, sonst gibt's gar nichts. Mhm. Gegen Arthrose kann man nichts machen. Die Medikamente, die auf dem Markt sind, die sind, also die normal frei verkäuflichen, die sind auf Deutsch gesagt für die Katz. Was löst eigentlich Arthrose aus? Weißt du das? Das ist ein Verschleiß im Knochen, aber ob da jetzt eine Grunderkrankung, das hat mir eigentlich auch noch nie ein Arzt gesagt. Also es gibt ja Menschen, die ganz alt werden und es eben nicht haben und manche kriegen es. Ja, und dazu kommt bei mir noch, Jürgen, dass ich, wie gesagt, ich war früher ein junger Mann wo ich jünger war mit 30 Jahren, habe ich 78 Kilo gewogen, bin 1,92 groß. Hatte damals aber 78 schon eine ganz, ganz schwere Bauchoperation, das heißt eine Totalentfernung der Gallenblase und habe nach dieser Operation damals zugenommen ohne Ende. Ich wiege inzwischen, und jetzt ist es natürlich noch schlimmer geworden durch die die Mobilität, die fehlt, also dass ich nur noch sitze und liege, wiege ich inzwischen 130 Kilo. Naja, das ist natürlich dann bei der Erkrankung sehr, sehr übel, das Ganze. Wie ist es? Du sagst, du bist verheiratet, lebst mit deiner Frau zusammen? Ja, wir haben jetzt am nächsten Mittwoch Hochzeitstag, wir sind seit 16 Jahren zusammen. Ja. Wie belastet das eure Ehe? Oder belastet es die Ehe nicht? Also, würde ich sagen, es belastet die Ehe eigentlich gar nicht, weil meine Frau da eigentlich sehr viel Verständnis dafür hat. Was ja schon ein großes Glück ist. Ja, natürlich. Definitiv. Also, meine Frau ist 11 Jahre jünger und ist gerade das Gegenteil von mir. Ja. Meine Frau, die kennt überhaupt keine Krankheit, die weiß gar nicht, was Krankheit ist. Mhm. Die hat noch nie, Gott sei Dank, toi toi toi, mit einer Krankheit was zu tun gehabt. Und Mensch, Herbert, was kann ich dir wünschen? Was wünschst du dir selbst? Ja, was ich mir wünschen kann, das wäre eigentlich wieder, du musst dir vorstellen, ich bin früher hier durch die Stadt gelaufen, ich bin von einem Kaufhaus ins andere, ich bin Technik-Freak. Was würdest du dir wünschen, was im Rahmen des Möglichen ist? Des Möglichen, ja, da ist nicht mehr viel. Also, dass ich wenigstens wieder, wünschen würde ich mir, dass ich wieder laufen könnte, dass ich wieder Spaziergänge machen könnte, dass ich jetzt im Frühling, wenn jetzt die Natur wieder ist und so weiter, dass ich wieder rausgehen könnte, könnte du mal wieder über die Felder, wir haben hier in der Nähe Felder, Wiesen und so. Ja, vor allen Dingen, dass der Rollstuhl noch lange, lange, lange, lange warten das muss vor auf allem, dich. Das ist sowieso, was noch dazu kommt, wir wohnen im dritten Stock, also es ist dann irgendwie... ohne Aufzug? Ohne Aufzug, das ist natürlich dann besonders schwer. Ja, ist auch noch, es kommt alles zusammen. Ja. Es kommt alles zusammen. Herbert, also ich wünsche das, was du gerade für dich selbst gewünscht hast, wünsche ich dir von Herzen. Sollten wir im Laufe der nächsten Wochen oder nächsten Woche vielleicht doch noch irgendwelche Sachen bekommen? Ja, das ist meine Bitte, wenn ich das noch sagen dürfte, Jürgen, dass wenn sich irgendwie gerade in dieser Beziehung und Arthrose, wie du sagst, haben ja schon einige, es gibt ja sehr viele, wenn sich irgendwelche Leute vielleicht irgendwie Ratschläge haben oder irgendwie Tipps oder so und die würden uns hören jetzt welche zu, die sagen, so ähnlich oder so geht's mir ja auch und so und ihr würdet da was bekommen, dass ihr vielleicht mir da was weiterleitet. Absolut, nur die Bitte an die Zuschauer, dass so Tipps, vielleicht nicht so die ganz profanen Tipps, sondern du hast wahrscheinlich schon das, was man so das Übliche kennt, schon ausprobiert. Ja, aber ungewöhnliche Tipps. Genau, vielleicht ist doch gerade da ein Tipp dabei, der wo hilft. Okay, wie gut. Es der Zufall so will. Du hast völlig recht. Also, natürlich versprechen wir das, dass wir das an dich weitergeben. Ich wünsche dir trotz allem viel Kraft und Glück und Gutes. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Genieß die ersten Sonnenstrahlen jetzt, die wir ja alle erhoffen demnächst. Erhoffen, richtig, ja. Lieber Herbert, alles Gute und schönen Gruß an deine Frau. Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du für meine Frau, die ein ganz, ganz großer Fan von dir ist und dich seit über zehn Jahren jeden Abend guckt, eine Autogrammkarte schicken? Sehr gerne. Dafür legst du auf und wir melden uns nochmal wegen der Anschrift. Das wäre ganz okay, gut. Okay, Herbert, alles Liebe. Dir alles Gute weiterhin und bleib gesund. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50 und weiter geht es mit Brigitte. Und Brigitte ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen. Brigitte, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Altersarmut. Altersarmut? Aha. Bist du betroffen? Ja, so bedingt. Also laut Statistik bin ich noch nicht betroffen. Da verdiene ich noch 96 Euro zu viel. Wie viel hast du denn im Monat? Nach Abzug der Krankenkasse habe ich noch 877 Euro. Mhm. Und das sind 96 Euro zu viel, um arm zu sein. Ah, verstehe. Aber wenn ich meine Miete abziehe, dann habe ich weniger als einen Hartz-IV-Empfänger, dann habe ich noch 310 Euro. Mhm. Das sind also 49 Euro weniger als einen Hartz-IV-Empfänger. Ja, und so musst du dich dann durch den Monat schlagen. Dann müsste ich mich durch den Monat schlagen, ja. Ja. Und damit ich das nicht muss, habe ich halt noch einen Job jetzt, ja. Was machst du? Ich betreue den älteren Herrn. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich bin Familienpflegerin. Ich habe 33 Jahre als solche gearbeitet, habe 10 Jahre Erziehungszeit und kriege zu meiner Rente, also das ist schon in dieser Rente enthalten, 250 Euro Ausgleich von meinem Mann. Ach, das ist in dieser Rente schon enthalten, die du gerade genannt hast. Das ist wirklich eine Schande, finde ich. Ja, das ist eine Schande. Ja, das ist eine Schande. Hat eine Frau so viele Jahrzehnte gearbeitet, Kinder erzogen. Drin, ja. Und jetzt ist man 65 Jahre alt. Ja, 65 bist du. Ja. Und musst in diesem Alter, wo du es wirklich verdient hast, deine deine Ruhe zu haben, deine Freizeit zu haben, musst du noch arbeiten. Stimmt, ja. Das ist wirklich eine Schande, das finde ich auch. Ja, und vor allen Dingen, und der Witz ist der, da ich eben mit 96 über diesem Armutssatz liege, ja, kriege ich auch nichts vom Sozialamt. Mhm. Wie oft arbeitest du, gehst du jetzt arbeiten zu diesem Mann? Dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Wie viele Stunden? Insgesamt 15 Stunden, aber es sind meistens mehr, ne? Was ja eine ganze Menge ist. Ja. Und du betreust diesen Mann? Ja, ich meine, der ist 86, so alles, was anfällt, Hauswirtschaft und das heißt, eben kochen und so, ne? Das heißt, auch putzen bei dem zu Hause? Ja, ja. Das heißt, alles. Es ist körperlich auch anstrengend? Ja, ja. Aber ich weiß schon, was ich getan habe, ja. Aber du musst den Mann nicht pflegen, der ist noch... der ist noch mobil, ja. Mhm. Weißt du, Brigitte, ich glaube, das betrifft so viele Menschen, was du gerade erzählst. Und es werden leider Gottes immer mehr. Das stimmt. Und ich habe immer einen Hals, wenn Politiker irgendwie so sagen, naja, 10 Euro Praxisgebühr kann man ja mal bezahlen. Das kann man nicht bezahlen, wenn man wenig Geld hat. Ja, 10 Euro ist schon ein fetter Einkauf irgendwo im Supermarkt, da kann man eine Weile von leben. Das stimmt. Und das Schlimme ist, finde ich, dass die Leute, die das entscheiden in Berlin, haben alle viel Geld. Ja, jeder, der das entscheidet, der sollte mal dazu verdammt werden, 2 Jahre vom Hartz-IV-Satz zu leben, ja? Ich glaube ja, das muss man jetzt gar nicht demagogisch sagen, aber dass wirklich fast alle Entscheidungsträger gar nicht wissen, was es bedeutet, mit sehr wenig Geld auskommen zu müssen. Ja, ich meine... Oder sie haben es vergessen, weil sie schon lange entfernt sind aus dieser Zeit. Ja, jetzt muss man sich mal überlegen, 310 Euro, da muss ich bestreiten, müsste ich bestreiten, Telefon, die Fahrkarte für die HVV, Essen, Trinken, ja. Freizeit. So, da will man vielleicht auch mal ins Theater mal gehen oder ins Kino. Ja. Oder man will sich noch eine kleine Rücklage machen, dass man mal was hätte für Notgroschen. Irgendwann muss auch mal ein Mantel gekauft werden oder irgendwas. Ja, ja. Oder eine Brille, die kostet dann über 600, ne? Genau, ja. Oder man muss für die Zähne oder irgendwas zuzahlen. Ja. Und schon ist natürlich eine ganze Stange Geld weg. Das geht nicht. Ich meine, meine Rücklagen sind weg für Zähne und Brille. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter. Kann die dir ein bisschen helfen? Nicht wirklich. Die kauft mir ab und zu mal eine schöne Klamotte, ja. Ja, ja. Aber, und ich habe jetzt das Glück, dass ich von einer sehr reichen Frau ein paar Klamotten geerbt habe, sodass ich da jetzt erstmal abgedeckt bin eine Weile, ne? Ja, das ist aber auch nicht die Lösung mit den Kindern. Ich finde, das darf auch nicht passieren, dass man im Alter noch dann wieder, das ist ja auch, ja. Nicht wirklich. Man möchte ja nicht dauernd bei seinen Kindern betteln. Genau, eine Frage des Stolzes auch, ne? Vor allen Dingen, wenn man das ganze Leben gearbeitet hat, dass man... Mir bleibt entweder übrig, diese Republik zu verlassen und irgendwo in der Türkei mir billig zu leben. Da lebe ich dann mit dem Geld wie Gott in Frankreich, oder? Ja, aber so einfach geht das ja auch alles nicht. Ja, ja, aber... Und da kommen dann neue Probleme auf dich zu. Denkst du im Ernst über sowas nach? Ich denke im Ernst über sowas ehrlich, nach. Ehrlich? Ja? Und Türkei, oder wäre das jetzt nur so dahingesagt? Ja, ich hab jetzt mal Türkei gesagt, weil ich weiß, dass man da recht billig leben kann und Freund ist Türke, ne? Ach so, gut, dann würde sich das natürlich anbieten. Ja, aber ich meine, der arbeitet ja noch, ne? Mhm. Und der ist ja hier in Lohn und Brot und... Ja. Ja, okay, dann kann man das vielleicht überlegen. Wenn man so ganz eigenständig alleine so einen Schritt unternimmt in dem Alter, ist schwierig. Alleine würde ich das auch nicht tun, ja. Mhm. Also, ich glaube, dass du gerade für sehr viele Menschen gesprochen hast, denen es ähnlich oder noch vielleicht noch schlechter geht. Ja, meine ich, es gibt Leute, die haben nur 600 Euro Rente. Ja, die haben nichts so aus ihrer Scheidung von ihrem Mann und die haben dann weniger. Was sagst du denn, wenn du so die aktuelle politische Debatte verfolgst, zum Beispiel auch die Äußerungen von Herrn Westerwelle? Ach, da kriege ich einfach nur einen Hals und sag, also leb du einfach mal davon, bevor du dumm sprichst, ja? Das ist ja alles schön und gut, aber meine alleine schon die Tatsache, dass ich jetzt noch Krankenkasse zahlen muss, ne? Das kommt auch noch hinzu. Ohne die hätte ich 950, ne? Das kommt die Krankenkasse auch noch dazu, genau. Ja, ich dachte, die ist abgezogen von diesen, wenn ich die nicht bezahlen müsste, hätte ich 950. Mhm. Aber ich meine einfach, der niedrigste Satz für eine Einzelperson zum Leben, der müsste mindestens 1100 Euro sein. Ja, und ich finde, dass Leute bis zu einem gewissen Einkommen komplett befreit sein sollten von allen Nebenleistungen, ja, und Steuern und so weiter. Weißt du, ja? Und dann, wenn ich das immer so höre, wenn irgendwelche Rentenerhöhungen eventuell anstehen, warum? Dann nehmen wir mal an, da werden 1-2% draufgelegt, was schon viel ist. Dann kriegen ja alle 1-2%, eben auch die viel verdienen, auch die viel hohe Rente bekommen. Ja, ja. Warum wird das nicht gestaffelt, dass die Niedrigen immer per se ein bisschen mehr kriegen, als die vielleicht schon 2-3.000 Euro Rente haben? Ne? Ja, ich lade den Investor, wenn er dann mal zu meiner nächsten Rentenerhöhung zum Kaffee ein. Er soll aber sein Geldbeutel nicht vergessen. Brigitte, ich freue mich, dass du angerufen hast. Das, sowas muss immer und immer wieder gesagt werden, auch in so einer kleinen Sendung wie unserer hier. Da müssen sich die Menschen einfach zu Wort melden. Und ich glaube, es wird immer mehr werden, dass alte Menschen arbeiten müssen. Das ist schlimm. Und das finde ich schlimm und das finde ich eine Schande. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja so, ich habe jetzt mit meiner Ausbildung noch Glück, dass ich was kriege. Aber was macht eine Sekretärin? Die kriegt ja nichts mehr. Ja, oder eine Arbeiterin. Die kann wirklich nur noch Regale sortieren oder Zeitung austragen. Ne? Ja. Und das kann man ja dann auch irgendwann nur noch bedingt. Ne? Ja, natürlich. Trotz allem wünsche ich dir alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Liebe Brigitte, schön, dass du angerufen hast. Übrigens, deine Sendung finde ich klasse. Ich höre sie ziemlich viel. Dankeschön, es freut mich, dass du es sagst. Ja. Liebe Brigitte, alles Gute. Bitte. Tschüss. Danke. Und hier geht's weiter mit Ulla. Und Ulla ist 65. Guten Morgen. Hallo, Ulla. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Ulla. Und was geht's bei dir? Bei mir gibt's was ganz Schlimmes. Mein Mann ist vor 4 Stunden gestorben. Vor 4 Stunden? An Lungenkrebs. Ist er bei dir zu Hause gestorben? Nee, in der Palliativstation. Warst du dabei? Das war das Blöde. Ich war bis um 8 Uhr bei ihm. Und dann, ich merkte irgendwie, es wurde immer schlimmer. Und dann sagte mir die Schwester, ich sollte ihn mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ne? Mhm. Bin ich nach Hause gegangen. Mhm. Und um 9 Uhr ist er dann gestorben. Bist du dann wieder hingefahren? Bitte? Bist du dann wieder hingefahren? Nee. Nee, man hat mich erst um 11 Uhr angerufen. Man hat dann erst gesagt, dass er gestorben ist. Ach, er ist um 9 Uhr gestorben und die haben dich erst um 11 Uhr angerufen? Mhm. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, so, wart nun mal. Aber ich will nichts gegen diese ganze Station sagen. Also diese ganze Palliativstation und Hospizsache, das ist alles in Ordnung. Ja, das ist alles sehr gut. Also da möchte ich gar nichts gegen sagen. Wie lange war dein Mann schwer krank, Ulla? 2 Jahre. 2 Jahre. Schwerer. Ist operiert worden an der Lunge. Und man hat uns immer gesagt, kämpft, ihr müsst kämpfen. Aber gegen was willst du kämpfen? Gegen Lungenkrebs kannst du nichts kämpfen. Überhaupt gegen Krebs. Also wenn ich das Wort Krebs schon höre, kriege ich eine Krise. Als du heute gefahren bist, als du von der Palliativstation weggegangen bist, habe ich gewusst, dass er stirbt. Ich habe mich von ihm verabschiedet, als er noch lebte, ne? Da war er aber nicht mehr bei Bewusstsein. Doch. Doch? Halb, ja. Ja, er kriegte ja schwere Medikamente, Schmerzmedikamente, und er hatte immer so Angstattacken oder Panikattacken. Er kriegt ja keine Luft mehr. Mhm. Ja? Mhm. Und ich meine, jeder Mensch kann sich vorstellen, wenn er keine Luft kriegt, kriegt man Panik, ne? Die letzten Tage und Wochen, hast du mit deinem Mann über seinen Tod gesprochen? Ja. Wie? Hat man mir, diese eine Hospizdame, die hat mir das beigebracht, dass man drüber reden muss. Hm. Das fand ich also ganz clever. Ja. Blöder Ausdruck, aber. Ja. Wie hat er das aufgenommen? Das ist das ganz Verrückte. Er hat das stellenweise gut aufgenommen, aber dann im nächsten Satz wieder, ich muss erstmal was anderes sagen, ich muss aus unserer großen Wohnung raus. Ja. Und das wusste er. Ja. Und er hat das irgendwie, er hat sich immer mit hineinbezogen gefühlt, wenn es hieß immer, wir suchen uns eine kleinere Wohnung. Ja? Mhm. Und da war mir, ich war mir nie so bewusst, ob er das jetzt weiß, dass er stirbt, mhm. oder ob, ne, weil er immer sagte, verstehe. Wir suchen ja, uns eine verstehe. Kleinere mhm. Wohnung. Ne? Aber irgendwann hast du es ihm gesagt, dass er ja, stirbt? Ja, habe ich ihm gesagt. Und wie war da seine erste Reaktion? Schlimm. Ganz schlimm. Ich habe es aber bereut, dass ich ihm gesagt habe. Wie hat er denn reagiert? Er hat geweint. Mhm. Er wollte nicht sterben, er wollte bei mir bleiben. Mhm. Und er wollte in unserer gemeinsamen Wohnung sein. Mhm. Hast du den Eindruck, dass er bis zum Schluss eigentlich nicht sterben wollte, sondern dass er... Ja, er wollte nicht sterben. Mhm. Umso schwieriger ist, glaube ich, das Sterben, wenn man doch noch sehr am Leben hängt und klammert. Ja, ich habe immer, bis vor kurzem habe ich immer noch gesagt, mein Gott, also wenn alte Leute, sie sind demenzkrank oder so, habe ich immer gedacht, mein Gott, möchte ich nie werden. Mhm. Aber mittlerweile sage ich, hört sich jetzt ganz blöd an, weil ich sage, und da gibt es mit Sicherheit auch viele Zuschauer oder Zuhörer, die mich verurteilen. Aber wenn man geistig das nicht mitkriegt, ist besser. Mhm. Ist meine Meinung. Mhm. Als du vorhin dann um 23 Uhr die Nachricht bekommen hast, ist da alles in dir zusammengebrochen oder alles. War alles? Ja, aber das ist alles. Domian, was? Ich habe ja seit Wochen damit gerechnet. Ja, man hat sich schon ein bisschen darauf vorbereitet, innerlich. Ja. Mhm. Ja, ja. Aber dennoch ist es dann, wenn man es dann gesagt bekommt, schlimm, hat es eine. Das ist ganz schlimm. Ja, hat das eine Realität, die man vorher gar nicht so erahnen ja, konnte. Vor allen Dingen, ja, wir waren so eine Einheit, so eine Gemeinschaft. Mhm. Also mir fehlt, ich bin ganz alleine. Ja, ihr habt keine Kinder? Doch, ich habe drei Mädels. Mit der einen habe ich aber nur Kontakt. Achso, also sind eure gemeinsamen Kinder? Sind nee, das? Nee, sind von meiner ersten Frau. Achso, also ihr beiden zusammen habt kein Kind? Nee, wir haben keine Kinder. Wie lange wart ihr verheiratet? Über 20 Jahre. Und eine gute Ehe? Ja. Als das tut so weh. Vor allen Dingen, ich kann jetzt alle Leute verstehen, die bei dir anrufen und sagen, jemand ist gestorben. Und das tut einfach weh, jemanden dahin siechen zu sehen, ja? Ja, das zum einen ist ganz grauenhaft, jemanden so leiden zu sehen. Das ist schlimm. Das tut einem ja selbst so leid dann. Hilflos daneben zu stehen, man kann nichts tun. Und dann, wenn die Person gestorben ist, reißt es natürlich einen Teil des Lebens weg. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, ich wollte gerade sagen, ich sage das nur dir, ich sage das ja jetzt hier Hunderten oder Tausenden von Zuschauern oder Zuhörern. Wie soll ich jetzt sagen? Du sagst ganz einfach, wie du böse meinst. Ich bin froh, dass es überstanden hat. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Das ist auch nicht verwerflich, das zu denken. Weil ja, er doch, ich komme so zu schlimm dabei. Nein. Dein Mann hatte Lungenkrebs. Das ist eine so schwere... Er hat nur nach Luft gekämpft, ja? Ja. Es war so viel Leid. Er sagt heute 9 Stunden an seinem Bett. Der hat nur nach Luft, der hat Spray in sich hineingepumpt wie ein Blöder, ja. Ich habe immer gesagt, immer so viel darfst du gar nicht nehmen, ja. Aber er konnte ja zuletzt gar nicht mehr sprechen. Insofern finde ich das völlig in Ordnung, wenn man sagt, dass es auch eine Erlösung war. Es war für ihn eine Erlösung. Ja. Als du die Nachricht vorhin gehört hast um 23 Uhr, gab es denn da einen Moment, dass du dachtest, ach, ich fahre nochmal hin und möchte ihn nochmal sehen? Nein, ich habe mich ja vorher von ihm verabschiedet. Wirst du ihn denn noch einmal sehen wollen bei dem Bestatter zum Beispiel? Du, Domian, das weiß ich nicht. Ich habe in meinem Leben, ich bin jetzt 65, ich habe in meinem Leben noch nie einen Toten gesehen. Ach so. Ich habe da auch Angst vor. Mhm. Hört sich jetzt blöd an, ja? Mhm. Hattest du auch Angst, vielleicht bei ihm zu sein, wenn er denn endgültig das letzte... Nein, das nicht. Nein, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich eine Stunde... Er ist ja eine Stunde, nachdem ich weg war, gestorben. Mhm. Und die Krankenschwester hatte dir ja gesagt, dass du immer ein bisschen alleine lassen Er dämmerte so vor sich hin, weil er Medikamente bekommen hat. Und da hat die Schwester Gabi zu mir gesagt, jetzt lassen wir ihn mal so in Ruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, war das in Ruhe, ich habe ihn ja nicht gestört. Mhm. Weißt du, oder ich finde, das kannst du dir ja in den nächsten Tagen überlegen. Da gibt es keine allgemeine Aussage, ob es gut ist, jemanden Verstorbenen nochmal zu sehen. Hm. Im Durchschnitt der Menschen, mit denen ich so spreche, sowohl im Rahmen der Sendung als auch privat, also die meisten sagen schon, dass es ihnen gut getan hat, nochmal auch auf die Weise Abschied zu nehmen, vielleicht am offenen Sarg. Aber das muss man wirklich ganz individuell entscheiden. Da gibt es keine Wahrheit und Weisheit. Vielleicht denkst du morgen schon anders und ich weiß es nicht. Das musst du für dich entscheiden. So, das gönne ich keinem, ne? Mhm. Ich meine, ich gucke da eine Sendung jeden Abend und da gibt es ja Schicksale, die hauen einen ja um, ne? Mhm. Ja, aber das da ist jetzt... Da meinst du ja einen Kack dagegen, nein. Das ist ja nichts, ne? Nein, das kann man nicht sagen. Du hast deinen Mann verloren, der an der schweren Krebserkrankung gelitten hat. Das ist für dich eine extrem existenzielle Ereignis. Ja, ich muss aus meiner Wohnung raus. Weil die zu groß ist für dich. Ja, zu groß, zu teuer. Weißt du, vielleicht hat auch das in gewisser Weise etwas Gutes, weil du dann... einen Neuanfang machen ja, kannst. Ja, das sagen mir viele Leute. Weil diese Wohnung ist voller Erinnerungen mit von deinem ich Mann. Ich bin ja schon dabei, ihr auszuräumen. Ja, sieht aus bei mir wie bei irgendeinem Messi. Ja, ne? Jetzt übertrieben, aber ich hab schon alles. Hast du dir denn jetzt schon Gedanken gemacht, wie jetzt alles weitergeht, wie die Trauerfeier abläuft und wie? Nee, hab ich gar nicht. Ja, das hätte ich vielleicht vorher machen müssen. Ich kann jetzt nicht sagen, da das plötzlich kam. Ich wusste es ja, aber man verdrängt es ja immer. Ja. Ne? Habt ihr denn mal darüber gesprochen, ob er... Er möchte anonym beerdigt werden. Er möchte anonym beerdigt werden und verbrannt werden. Ja. Ja. Ist das für dich okay? Ja. Ja. Aber weißt du, Domian, das Schlimme ist, da werden jetzt viele Leute verstehen, die ihre Partner verloren haben. Ich komme nach Hause... Und ich habe keinen mehr, mit dem ich reden kann. Hast du denn so ein Umfeld von Bekannten oder Freunden? Keine? Nee, habe ich nicht. Also stehst ziemlich alleine da? Ich stehe nicht nur ziemlich, ich stehe ganz alleine da. Du stehst da. Ganz alleine, ja. Deshalb, ich hatte eben da einem Kollegen das schon gesagt, also ich denke mal, vielleicht gibt es auch Frauen, die, ich weiß ja, dass du immer sagst, man hat keine Partnervermittlung oder so, verstehe ich auch. Aber vielleicht gibt es auch Frauen, denen es genauso scheiße geht wie mir, die sich so alleine fühlen. Ja, werden wir dir helfen. Wenn sich jemand meldet, stellen wir euch zusammen. Aber weißt du, was, glaube ich, in deinem Fall auch gut war, habe ich auch schon oft hier gesagt, wenn man so alleine ist, vor allen Dingen, wenn man so alleine ist, wäre eine Trauergruppe auch etwas Gutes. Wohnst du in einer Stadt? In der Stadt, Wohnst du in einer Stadt, Wir werden uns jetzt im Hintergrund mal ein bisschen schlau machen für dich. Also erstmal sage ich dir zu, wenn sich jemand bei uns meldet, der mit dir vielleicht sprechen auch möchte, weil er ähnlicherweise betroffen ist, das machen wir. Das ist die berühmte Ausnahme, das machen wir sehr gerne. Was das Schlimme ist, ich muss mir jetzt eine kleinere Wohnung suchen. Jetzt habe ich aber noch einen Hund. Der ist mittlerweile 17 Jahre alt. Man ist ja schon ein biblisches Alter. Das ist ein biblisches Alter für einen Hund, ja. Für einen Mops. Ja. Aber jetzt findet meine Wohnung noch mit dem Hund. Ja, aber den musst du mitnehmen, das ist wichtig. Ja, aber ich weiß. Gut, da sagte mir letztens eine Frau auf der Straße, dann sagen sie doch einfach, die lebt ja nicht mehr lange. Ja, immer ein toller Zuspruch, ne? Ja, das so geht's nicht. Aber der Hund ist wichtig. Gerade jetzt ist er wichtig für dich. Na, ich hatte noch eine Schildkröte, die habe ich schon abgegeben, weil ich das große Terrarium, weil ich genau wusste, dass ich das große Terrarium nicht haben konnte. Aber die habe ich im Aquazoo nach Düsseldorf vermitteln können. Fällt der Abschied vielleicht auch nicht so schwer wie von einem Hund. Der Hund muss da sein. Ulla, jetzt werden wir dich mal gleich nochmal zurückrufen. Das heißt, meine nette Psychologin Magdalena. Ist das die, die auch in deinem Buch damals mitgeschrieben hat? Nee, das nicht. Und wenn sich jemand bei uns meldet, wir stellen den Kontakt sehr gerne her. Das wäre lieb. Ich hoffe, dass du für die in der nächsten Zeit die Kraft hast, das alles zu schaffen. Werden noch schwere Tage kommen. Ich weiß. Aber ich wünsche dir von Herzen... Weißt du, ich war immer so eine starke Frau, ne? Mhm. Hab immer alles gemanagt, gewuppt, ja, ne? Und auf einmal ist nichts mehr, ne? Aber weißt du, das muss ja auch den Stärksten umhauen, wenn man so ein schlimmes Ereignis miterlebt. Das Sterben und den Tod des Ehemannes, eines geliebten Menschen. Ich habe das heute wirklich ganz brutal miterlebt. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Mhm. Ich habe das wirklich miterlebt, wie er gestorben ist. Wie alt ist er eigentlich geworden? 61. So, Ulla, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, ich danke dir. Alles Liebe von Herzen. Ja, danke dir. Tschüss. Und wir machen weiter um 1.47 Uhr und 15 Sekunden mit Jana. Und die ist 28. Guten Morgen, Jana. Guten Morgen, Domian. Jana, und was geht's denn bei dir? Mein Thema ist alles freiwillig. Und zwar hatte ich 6 Jahre lang eine sexuelle Beziehung mit meinem Großvater. Langsam. Du hast gerade gesagt, mein Thema ist alles freiwillig. Genau. Und du hattest 6 Jahre lang eine sexuelle Beziehung mit deinem Großvater. Ja, genau. So. Alles freiwillig. Genau. Wie alt warst du da? Von wann bis wann? Von 13 bis 18, 19. Und du redest von freiwillig? Ja. Obwohl du erst 13 Jahre alt warst? Ja, also ich habe schon relativ früh angefangen, mich sexuell zu definieren und diese berühmten Doktorspiele, wie man so schön sagt. Und dann hat der Großvater den ersten Schritt irgendwann gemacht. Nein, nicht wirklich. Eigentlich ging es von uns beiden aus. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, ob jetzt mein Schritt, der erste Schritt von mir ausging oder von ihm. Also wir haben uns beide gegenseitig sexuell befriedigt. Aber ohne diesen eigentlichen Geschlechtsakt. Mhm. Also so, was man so Petting nennt. Ja. Genau. Und ich meine, ich müsste jetzt meiner Seele mal Luft machen, weil ich das schon jahrelang mit mir rumtrage. Und ich eigentlich denke, so dass ich mich an meinem Großvater schuldig gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Diese Jahre, all die Jahre von 13 bis 18, ne, hast du ungefähr gesagt. Ja. Lief die Sexualität immer so ab, wie du sie gerade beschrieben hast, oder hat er wirklich dann hinterher richtig mit dir geschlafen? Nein, das nicht. Ihr habt euch immer gegenseitig sexuell befriedigt? Ja, aber das nach allen Regeln der Kunst, nur so schön gesagt. Warum hat es dann aufgehört mit 18? Ja, als er gestorben ist letztendlich. Ach so, der ist ja gestorben. Ja. Also ich hatte eigentlich schon früh bemerkt, dass ich eine Affinität zu älteren Männern hatte. Er hat dich nie zu etwas gezwungen? Nein, niemals. Niemals. Wer weiß von dieser Geschichte? Niemand. Niemand? Nein. Du bist heute 28. Mhm. Genau, deswegen rufe ich auch bei dir an, weil ich denke, ich denke so oft, wirklich so oft dran und ich denke, ich muss jetzt einfach meiner Seele mal Luft machen. So, jetzt hast du gerade einen Satz gesagt. Du glaubst, dass du schuld daran bist, dass der Großvater sich schuldig gemacht hat. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ich glaube, passender kann man es nicht beschreiben. Erklär erst mal genauer, wie du das meinst. Ja, ich denke, ich habe es damals mit vollem Bewusstsein getan, dass es mein Großvater ist. Und ich denke, er auch. Er wusste genau, dass ich seine Enkelin bin und dass, ja, wie man so schon sagt, dass es ja verboten ist oder. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mhm. Also wir haben uns da beide sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass er sich an mir schuldig macht und mich an ihn. Deswegen kam es auch nie zu diesem eigentlichen Geschlechtsverkehr. Habt ihr denn diese sehr bizarre Verbindung auch besprochen und problematisiert? Habt ihr über euch gesprochen? Ja. Und was sagte er dazu? Ja, dass er sich eigentlich nicht an mir schuldig machen will. Also, dass das nicht richtig ist. Aber verstehst du, seine Frau, die war schon 25 Jahre tot. Und ja, er war eigentlich froh, dass er irgendwo noch so ein bisschen Sexualität ausleben konnte. Hast du es gemacht, um ihm auch einen Dienst noch zu erweisen, aus Mitleid? Nein, definitiv nicht. Du hast es mit Lust gemacht. Genau. Hört sich verrückt an, aber letztendlich ist es so. Ja, es ist überhaupt nicht zu verstehen. Ja. Es ist überhaupt nicht zu verstehen. Das ist auch die Sache, die mich verwirrt und wo ich jetzt im Nachhinein nach 10 Jahren immer wieder, also Domian, ich denke so oft daran. Ich denke bestimmt 5-6 Mal am Tag darüber nach und komme eigentlich mit meinem Gewissen nicht klar. Aber aus der heutigen Sicht als erwachsene Frau würde ich sagen, sowas gibt es nicht. Sowas muss letztendlich mit Vergewaltigung zu tun, aber letztendlich war ich auch eine treibende Kraft. Würdest du sagen, dass diese Sexualität in diesen Jahren mit deinem Großvater eine für dich schöne Sexualität war? Eigentlich ja. Warum nur eigentlich? Ja, wenn ich das aus der heutigen Sicht sehe, muss ich natürlich sagen, das war nicht richtig und sowas darf nicht sein. Sowas ist nicht in Ordnung. Sowas verletzt Kinderseelen oder... Hat er deine Kinderseele verletzt irgendwie? Obwohl das vielleicht gar nicht wollte, aber hat er es getan? Nein, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich bin ich derjenige, der eigentlich heute mit Sexualität, ich sag mal, jedes Mal, wenn ich Sex mit einem Partner habe, wo ich dran denke und das hab ich nicht eigentlich mich schwer tue, damit zum Höhepunkt zu kommen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Stimmt es, dass du gesagt hast, du tust dich heute mit Sexualität schwer? Ja, genau, weil mir irgendwann in dem Akt der Sexualität oder in dem Akt des Geschlechtsverkehrs mir immer wieder diese Gedanken an meinen Großvater kommen. Kommen die dann, wenn du heute daran denkst, auch kommt da ein Gefühl des, ja, fast des Ekels? Nein. Nicht wirklich. Und das ist das, was mir Probleme bereitet. Eigentlich müsste es mir ein Ekelgefühl bereiten, aber das tut es letztendlich nicht. Letztendlich ging es von mir und von ihm genau gleichermaßen aus. Hast du mit deinem Großvater und durch deinen Großvater den Orgasmus erlebt? Ja, das auch. Das auch? Ja. Das auch. Ich hatte zwar vorher schon Sex, aber nicht so einen erfüllten wie damals. Das fing mit 13 Jahren an. Du sagst, du hattest vorher schon mal Sex mit deinem Gleichaltrigen? Ja. Ja. Ja, oder 1-2 Jahre Unterschiede. Mhm. Gab es denn vorher, als du ein Kind warst, vielleicht irgendeine andere Form auch der Sexualität, wo man dir mit Gewalt irgendetwas zugemutet hat? Nein, überhaupt gar nicht. Gar nichts. Es war diese gegenseitigen, ich sag mal, Doktorspiele, wie man heute so schön sagt. Ja, mit Gleichaltrigen dann. Ja, mhm. Aber nicht, dass mir irgendwas angetan wird, wo ich nicht Ja zu gesagt habe. Und das ist das Komische, wo ich mir immer wieder einrede, also du bist, ich sag mal, pervers oder ist nicht in Ordnung. Also zunächst einmal muss ich dir sagen, bin ich, auch wenn dein Großvater nun schon verstorben ist, entsetzt über deinen Großvater, dass er das getan hat. Selbst wenn ein 13-jähriges Mädchen, Pubertät, ein bisschen wirr drauf, in dieser Richtung irgendein Signal sendet, gibt es ein 1000-prozentiges Gebot des Großvaters oder des Vaters, darauf überhaupt nicht zu reagieren. Ja, schon. Mich entsetzt, dass dein Großvater das so mitgemacht hat. Ich denke mal, ich finde, dass du in dem Alter noch gar nicht so richtig zurechnungsfähig warst. Er war der Erwachsene. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das von dir kommt. Aber letztendlich ist es so, dass ich wirklich schon drauf angesprungen bin. Und letztendlich dreht er sich bestimmt 1000 Mal im Grabe um, weil er sich immer sehr viele Schuldgefühle gemacht hat. Das ist eine ganz bizarre Situation. Mhm. Aber wenn er sich Schuldgefühle schon damals gemacht hat, warum hat er es denn dann gemacht? Aus Gier nach Sex? Ja, letztendlich schon. Letztendlich schon. Mhm. Also wenn man überhaupt jetzt hier erstmal von Schuld redet, finde ich, in erster Linie trägt die große Schuld dein Großvater. Dass du das dann auch über einen doch sehr langen Zeitraum bis hin zum jungen Erwachsensein mitgemacht hast, würde mich an deiner Stelle natürlich auch ins Grübeln stürzen. Ja. Und du hast selbst gerade ein Wort gebraucht oder eine Formulierung gebraucht, dass da junge Seelen verletzt werden. Das finde ich natürlich auch, wenn ein sehr viel älterer Mensch mit einem Kind so etwas macht. Aber er hat ja in dem Sinne keine Gewalt angetan, weil du dich nie dagegen gewehrt hast, sondern du hast es mit Lust mitgemacht, sagst genau. du jetzt. Ist das auch wirklich so oder redest du dir das jetzt schön im Nachhinein? Nein, das rede ich mir nicht schön. Ich denke mal, da kann ich schon ganz klar sagen, dass ich mich da auch schuldig gemacht habe. Mhm. Dass das, was mich heute so... Was sicherlich deine Sexualität heute extrem blockiert und bremst. Ja, vor allem nicht meine Sexualität, sondern mein ganzes Denken. Ich wirklich so oft am Tag drüber denke, wo ich denke, ich würde mich eigentlich gerne bei ihm nochmal entschuldigen. Und er wird es mit Sicherheit bei mir auch tun, wo letztendlich nicht dazu die Möglichkeit besteht. Mhm. Also du hast völlig recht, dass du natürlich auch eine Strategie finden musst, mit dir ins Reine zu kommen. Wobei, ich sag's nochmal, die Hauptentschuldigung müsste er aussprechen. Wie sieht das denn im Moment bei dir aus? Hast du einen Freund? Nein, zurzeit nicht. Du bist 28? Ja, aber... Nee, ich wollte nur fragen, hast du denn in den letzten Jahren mal eine Beziehung gehabt? Ja, mehrere. Also das ist auch nicht das Problem, ich sage so, es beeinträchtigt mich allzu sehr in meiner Sexualität, das ist auch nicht. Einfach nur wirklich diese Schuldgefühle, wo ich wirklich so oft dran denken muss, und leider wirklich nicht die Möglichkeit habe, mich bei ihm zu entschuldigen und er sich die Möglichkeit hat, sich bei mir zu entschuldigen. Wenn du heute das wird er mit Sicherheit wirklich wollen. Wenn du heute im Nachhinein mit heute als erwachsene Frau darüber nachdenkst, was geschehen ist, klammern wir mal deine Person eben aus. Ja. Wie bewertest du deinen Großvater? Da kann ich dir gar nicht so genau darauf antworten. Also natürlich, wenn ich mich jetzt raushalte, natürlich war es nicht in Ordnung. Mhm. Natürlich ist es nicht richtig, Sexualität mit einem, ich sag mal, mit einem Teenager zu leben. Und dann mit der eigenen Enkelin noch. Ja, natürlich. Mhm. Na klar. Und das ist auch das, was ihm immer großen Kummer gemacht hat. Mhm. Auf der einen Seite hast du deinen Großvater auch sehr gern sehr gemocht. In jeglichen Hinsichten. Bitte? In jeglichen Hinsichten. Ja. Es hat damals wirklich niemand mitbekommen, auch deine Eltern nicht? Nein. Also dafür war ich auch immer zu raffiniert, um es zu verstecken. Wenn dein Großvater nicht gestorben wäre, wäre das noch weitergelaufen? Ja, vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo uns die Vernunft eingeholt hätte. Hm. Jetzt ist die Vernunft da, also bei dir zumindest. Und für dich ist, was ich gut verstehen kann, das ist ein großer Schatten auf deinem Leben und auf deine Entwicklung. Die Fragestellung, wie viel Schuld trage ich? Was hätte ich verhindern können? Warum habe ich es mitgemacht? Domian, das will ich noch gar nicht mehr sagen. Also ich weiß schon, was ich dazu beigetragen habe. Mhm. Aber es macht mir halt Kummer, dass ich nicht mit niemandem darüber sprechen kann. Ein einziges Mal in meinem Leben wirklich mal loswerden. Ja. Jana, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ich möchte aber ganz dringend, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Dürfen wir das? Domian, okay. Ja? Ja. Das wäre super. Dann machen wir das auch. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar und großes Lob an dich. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Bis dann, tschüss. In der Technik heute Nacht Volker Thake und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und sage, dass wir in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder da sind. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.